Borsten sein, dann hat's der Gott sei bei uns gemacht. Dann hat's der Gott sei bei uns gemacht. Der hat die Wand geborsten. Hat er die Wand geborsten, geborsten. Ich nehme selber nicht Fleisch noch Wein und rede, und rede, und rede für sie Tag und Nacht. Und sollte dir doch verhungert sein, dann hat's der Gott sei bei uns gemacht, dann hat's der Gott sei bei uns gemacht. Er hat euch ausgehungert, er hat